Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Guten Tag, und mit dem Map. Ja, hallo. Wir schaffen es sogar noch, diese Einleitung zu machen. Ich hatte ja schon Sorgen, weil wir haben jetzt irgendwie 2 Wochen nicht gesendet und da verlernt man ja doch schon viel. Ja, es ist ja auch schon wieder ein neues Jahr. Ja, 2013. Die 101. Folge von den Fanboys. Immer noch binär quasi. Ja, immer noch binär. Genau, aber um 2013 geht es ja jetzt noch gar nicht, sondern um 2001. Das Jahr, in dem wir wissen es alle, der Grundwehrdienst von 10 auf 9 Monaten reduziert wurde. Und Alaya bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Was, oh wer? Ja, Alaya. Alaya hieß die? Weißt schon, Romeo Must Die und so. Ah, ja. Video. Ja, genau. 2001 ansonsten das Jahr, wo George Bush dann endgültig zum Präsidenten gekrönt wurde. Und auch gleich sein... Gekrönt trifft das in dem Fall gar nicht so. Sein Einsatz hatte. George Bush galt ja bis zum 11. September mehr so als der Luschen-Rumreise-Urlaub-Mach-Präsident. Ja, ja, Clearing Brush. Genau, und dann gab es den 11. September. Da könnte jetzt jeder seine Anekdote erzählen, was er da gemacht hat. Ich habe ein Spiel gespielt, was wir dann nicht zu Ende gespielt haben. Was gemein war, weil... Am 11. September. Ja, weil das war ein Testspiel für einen Spieleverlag. Und irgendwie hat es nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, die es normalerweise bekommen hätte an einem anderen Tag. Verstehe. Also aber es war auch nicht gut genug insofern. Es ist nicht so schlimm. Ich habe CNN auf dem Fernseher geguckt, damals noch über Satellitenfernsehen. Ja, das Internet ging ja auch nicht. Es war ja kaputt. War kaputt? So ein bisschen. Also CNN, es kann auch sein, dass das Internet kaputt war, das. Weil alle wollten und keiner konnte. Also ich war in Bonn, also außer Haus, und hatte keine Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen. Weil das ging ja noch nicht so wirklich über mobile Geräte. Nicht so wirklich, nee. Und was man wahrscheinlich auch vergessen hat, ist, dass eine Woche nach dem 11. September die Antragsbriefe verschickt wurden. Also diese mit Milzbranderreger in den USA. Ach so, ich dachte schon, also nicht Antrags. Ich war jetzt auch eher im deutschen Behördenwesen unterwegs. Antrags, war das eine Woche später? Nein, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen noch weiter. Also Milzbrand. Milzbrand, genau. Aber Milzbrand hört sich immer so an, wie als wäre es was zum Trinken. Milzbrand? So pangalaktischer Gurgelblaser. Ich finde das Wort Milz nicht sexy genug, um es zu trinken. Insofern. Nein, ja, also 11. September hat 2011, also im Grunde war 2011 das Ende vom Kalten Krieg. Das Ende vom Ende vom Kalten Krieg. Also so Kalter Krieg, Ende der Geschichte, da gab es doch so diese Wahrsager, die gesagt haben, jetzt ist alles gut. Hätte man Fukushima gesagt, aber es ist Fukuyama. Ja. Ja, ja. Genau. Ja, das war vor 12 Jahren. Ja. Und jetzt sind wir 2013. Und da gibt es natürlich auch viele schöne neue Dinge, über die man sprechen kann. Also erstmal ein frohes neues Jahr allen. Ja. Und wir in den Hörerkommentaren haben wir dann noch frohe Weihnachtswünsche und so. Ah, das ist super. Natürlich über die Feiertage alle reinkamen. Und das ist super. Aber es ist nicht nur dieses Jahr was passiert, sondern auch noch letztes Jahr, weil wir hatten ja Pause. Und Martin war in Hamburg. Genau, ich war in Hamburg auf dem Chaos Communication Congress. Du hast auch so ein bisschen geguckt, glaube ich, Dom. So ein bisschen nachgeguckt, aber nicht so viel, nicht so viel Zeit gehabt. Ich war über die Zeit in anderen Dingen unterwegs und auch mal ohne Netz wirklich dann, also so komplett über Silvester so in Österreich auf einer Hütte ohne dummerweise eine andere Karte. Das war dann so echt netzfrei, deswegen habe ich dann nur einen Tag mal ein bisschen kurz und quer geguckt und ganz wenig Sessions eigentlich. Ja, ich war mal wieder da, letztes Jahr habe ich Pause gemacht, dann war ich jetzt mal wieder da, ich glaube es war insgesamt mein 10. Kongress jetzt oder so. Wow. Ich versuche gerade einen guten Einstieg zu finden. Warst du dann 2001 schon auf dem Kongress? Ich war 2001 auf dem Kongress, ja. Ah ja, aber du weißt nicht mehr, was da lief. Das, was war das? Das war doch sicherlich ganz interessant, dann so mit dieser Überschatten. Wenn das mein 10. war, dann war ich 2001 noch nicht auf dem Kongress. Naja, du hast ja auch Pausen gemacht, oder nicht? Ich müsste jetzt zurückrechnen, was für ein C3 das war. Dann könnte ich dir sagen, ob ich da war oder nicht. Das war jetzt 29, dann war vor 12 Jahren der 17. Da war ich noch nicht. Okay. Der 18 war, glaube ich, mein erster. Na gut. Ja. Der Kongress ist umgezogen. Vielleicht fangen wir da am besten mal an. Nach Hamburg. In das CCH. Ich glaube, Kongresszentrum Hamburg steht das. Okay. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das CCH ist sehr groß, sehr, sehr groß. Sehr viel größer als das BCC, wo der Kongress bisher war. Und dementsprechend konnten auch mal alle rein, die rein wollten. Das war ja. Wie viele Leute wollen denn da so rein normalerweise? Ich glaube, es gibt keine offiziellen Verlautbarungen, wie viele es jetzt im Endeffekt waren. Aber ich hörte immer so gerüchtehalber Zahlen zwischen 6.000 und 7.000. Und das sind schon eine Menge Leute. Ja, das ist eine Menge. Ja, ich denke auch so. Es gab irgendwie so eine Größenordnung von ein bisschen über 3000 eingeloggten Geräten gleichzeitig im WLAN und so. Und das ist dann über mehrere Tage verteilt mit ein bisschen Durchsatz. Ja. Kommt schon hin. Also als ich da am 0. Tag quasi war und mal so durchgelaufen bin, habe ich zwei Dinge gemerkt oder zwei Dinge gedacht. Erstens mal so, hier verläuft man sich ja relativ leicht, weil es halt doch sehr weitläufig ist und irgendwie auch sehr, sehr dreidimensional, weil es halt irgendwie über drei Stockwerke sich verteilt und schon irgendwie von der Struktur des Gebäudes ist es jetzt nicht straightforward, wo man wie hinkommt, weil es gibt überall irgendwelche Rolltreppen, die irgendwo anders hinführen und also man kann sich da schon verlaufen. Man kann sich wohl auch hinter der Bühne relativ leicht verlaufen, weil es da irgendwie auch sehr geräumig ist, habe ich gehört. Also das war so mein erster Eindruck. Mein zweiter Gedanke war dann so, kriegt man das hier wirklich voll? So, weil das war also das ist schon sehr weitläufig. Und gerade wenn man sich den großen Saal anguckt, also den Saal 1, der es dann war, da passt halt das ganze BCC im Prinzip rein, an Füllmenge. Was ja auch gut ist, weil eigentlich so dieser zumindest also die ersten jetzt. Die ersten paar Vorträge, da will eigentlich auch das ganze BCC rein, war nur nicht. Genau, Platz. Das war auch so mein Gedanke, kriegen sie das voll? Und ja, das kriegen sie voll. Ja, also es ist in der Tat so, dieser Umzug war rein von den Zahlen her schon nötig. Und hat der Veranstaltung auch sehr geholfen, glaube ich. Also einerseits hat die Veranstaltung durch den Umzug nicht gelitten. Also es ist so vom Gefühl her ist es immer noch der Kongress. Es ist jetzt nicht irgendwie was anderes geworden, nur weil sie da die Location geändert haben. Auf der anderen Seite ist es halt aber jetzt auch so, dass man Platz hat. Also es hat immer nicht mehr so dieses, ich muss mich hier durchzwängeln und irgendwie ist irgendwie alles eng und ewige Schlangen überall und es ist alles sehr gedrängelt. Nein, das ist jetzt eben, es hat halt jeder Platz. So. Und du kriegst, wenn du irgendwie dich irgendwo hinsetzen willst, kriegst du irgendwie einen Platz zum Hinsetzen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sich im Hackcenter irgendwelche Tische erkämpfen muss, schon im Vorfeld. Es ist definitiv entspannter geworden, was die Platzsituation angeht. Ja, das ist ja super, weil das war so. Die letzten Male, wo ich war, letztes Jahr nicht, sondern vorletztes Jahr das letzte Mal, da war ja so an Tisch nicht zu denken, wenn du nicht zu irgendeiner schon am Anfang sich aufgebauten Gruppe gehört hast, die halt irgendein Projekt sich da festklemmt und wo dann immer einer ständig rumsitzt. Ja. Und das hat irgendwie der Sache auch nicht gut getan, weil du konntest dich auch nicht einfach so mal schnell dazusetzen irgendwo, weil es war dann immer schon dafür auch schon zu voll. Selbst so um Mitternacht rum oder sowas, wo ja dann nur noch so die Bereiche frequentiert werden. Ja. Das ist schön zu hören. Und es gab jetzt auch eine Bar-Area, so ganz oben im dritten Obergeschoss war es, glaube ich, was der Veranstaltung auch sehr gut getan hat. So. Eine Bar-Area? Ja, also Musik und Getränke und. Also das, was da so im Keller stattgefunden hat, nur mit ein bisschen mehr Platz und wirklich mehr barig. Mehr barig, genau. Mhm. Weil die Musik fand ich eigentlich auch immer ganz lecker, aber es war irgendwie echt so ein. Das war so ein enges Kabuff, da hast du es nicht lange ausgehalten. Ja, ja. Also da gab es auch noch zusätzlich das Raucherzelt dann noch, das irgendwie vor der Veranstaltung aufgebaut wurde. Das war mehr oder weniger auch so eine Mischung aus diesem Kapuff und dem Raucherzelt. Also da war auch immer auch bis spät in die Nacht laute Musik am Start. Das war jetzt aber nicht da, wo ich mich aufgehalten habe, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Also ich habe mich lieber so in der loungigen Area, sage ich auch schon, das ist ganz, ganz schlimmes Englisch. im loungigen Bereich, wenn man wenigstens. Ja, genau. Ja. Dann ist wenigstens ein Wort Deutsch aufgehalten. Im arealigen Bereich. Ja. Im arealigen Bereich. Wenn dann schon Helvetica. Ja. Oh. Oh. Ja, irgendwie aber von dieser Veranstaltung ist außenwirkungstechnisch haben irgendwie Themen dominiert, die jetzt gar nicht so konkret mit dem Kongress zu tun hatten. So. Also zumindest nicht in dem Maße, wie man es jetzt in der Vergangenheit erlebt hat. Ja, also ich habe vom 29C3 eigentlich nur Creeper Cards mitgekriegt. Hm. Was ich jetzt noch erstaunlicher finde, wenn du sagst, da waren 7000 Leute. Weil das kann ja gar nicht so dominant gewesen sein, das Thema. Ja. Ja, ich habe das vor Ort auch. Selber. Vor Ort habe ich das auch nicht so dominant wahrgenommen, wie es dann irgendwie auch. Also, es hat definitiv so ein Eigenleben entwickelt in der Berichterstattung, glaube ich. Ja, also, es ist ganz interessant, weil ich war ja auf der Open Mind. Mhm. Da gab es die Creeper Cards auch. Da waren wir ja beide. Genau, stimmt, du warst ja auch da. Mhm. Und dann wurden die am Anfang erklärt und dann war es das eigentlich. Ja. Ja. Also dann war die Sache gegessen. Ja. Hat sich keiner drüber aufgeregt, es hat auch keiner, also ich weiß nicht, da sind irgendwie alle Seiten viel entspannter mit umgegangen. Ich weiß nicht, ob sie benutzt wurden. Also ich weiß von zwei, drei Vorfällen, wo sie auf der Open Mind auch benutzt wurden. Also zumindest gelbe, glaube ich. Kann man jetzt auch drüber reden, ob berechtigt oder nicht, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass dann halt da drüber geredet wurde und sich das dann auch wieder, die Wogen sich wieder kletteten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Open Mind ist natürlich nicht vergleichbar von der Größe. Ich weiß nee, gar klar, nicht, das sind irgendwie 100 Leute, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ja. Und ja, also dadurch, dass ich die schon kannte, hat es mich noch mehr verblüfft. Wobei ich auch sagen muss, auch auf der Open Mind sind die aus Spaß vergeben worden. Echt, das habe ich nicht mitbekommen. Aber, ja, weiß ich nicht. Es sind irgendwie alle vernünftig damit umgegangen, mit der Idee und weiß nicht. Mich wundert, dass es da überhaupt so ein Konfliktpotenzial gibt bei dem Ding, weil man kann sie ja auch einfach ignorieren, wenn sie... Ja, also es ist auch irgendwie so, die ganze Diskussion dreht sich nur noch um diese Karten und das ist irgendwie für alle Beteiligten kontraproduktiv. Ja, weil also selbst denen, die Karten wichtig sind, geht es eigentlich gar nicht um die Karten, glaube ich. Ja, das ist natürlich auch gerade so absurd, dass es dann an so einem Stück Papier festgemacht wird und die Idee dahinter dann so in den Hintergrund tritt. Ja, also um das vielleicht nochmal aufzurollen und zu kontextualisieren, was wir hier gerade besprechen. Ursprünglich kommt das Ding, glaube ich, von der DEFCON. Was ja auch eine Hacker-Konferenz ist in Amerika, in Las Vegas. Da sind natürlich die Probleme noch vielleicht direktere und auf anderen Ebenen gelagert, warum man solche Karten braucht, also gerade in Las Vegas. Trotzdem denke ich, es war ein interessantes Experiment, das mal auch auf einer größeren Veranstaltung hier einzusetzen. Okay, mal von vorne, was machen die? Was machen die? Genau, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob die grüne Karte schon immer dabei ist, es gibt auf jeden Fall eine gelbe und eine rote und eine grüne. Die gelbe Karte ist im Prinzip dafür da, wenn du dich von jemandem bedrängt oder belästigt fühlst, das aber jetzt noch kein Übergriff ist, den du... Ich habe jetzt den Text nicht im Kopf. Ja, also es ist eine Abstufung. Es geht im Prinzip darum, fühle ich mich gerade bedrängt, belästigt oder sonst wie. Ich will jetzt nicht sagen unangenehm berührt, weil das ist zu schwach. Ja, also es ist irgendwie, möchte ich meinem Gegenüber gerade mitteilen, dass er eine Grenzüberschreitung macht. Mhm. Und je nachdem, wie schlimm diese Grenzüberschreitung ist, kann ich mir dann eben die Karte aussuchen. Die Idee ist halt auch, dass man... dass man diese Karte wahrscheinlich dann auch als Punkt nimmt, an dem man losdiskutieren kann und nicht einfach nur hier so Karte, geh weg. Ja, ja, wobei das so vom Konzept her so ein bisschen eine Mischung ist davon, so die Karte anstatt zu reden auch eine Option sein soll, aber natürlich eigentlich schon ein Gesprächsanlass ist, vielleicht auch für diejenigen, die es bekommen. Also das ist so... Das ist, glaube ich, auch das Schwierige an der ganzen Sache. Da ist es eine ziemliche Grauzone, also da brauchst du auch schon einen guten Goodwill, damit du mit dem Ding gut umgehst, glaube ich. Ich denke aber halt auch nicht, dass du von jemandem, der sich gerade bedrängt fühlt, erwarten können musst, dass er sich jetzt äußert. Nee, aber das schenkt er da gar nicht mehr dran. Aber ich weiß halt nicht, was ich erwarte. Also wenn ich diese Karte bekomme, weiß ich, oder wenn diese Karte passiert, dann weiß man auch nicht genau so, was die Erwartungshaltung ist. Also das ist so die Geschichte, weil also wenn da Verwirrung da ist, dann ist schon irgendwie in irgendeiner Form Gesprächsbedarf da und dass der jetzt natürlich nicht von der Person, die diese die gegeben hat, erfüllt werden muss, ist auch wiederum klar. Ja, aber da finde ich die Dinger schon auch schwammig. Ich finde die Idee an sich gut, aber auch so die Formulierung, die da drauf ist, also gerade auf der roten, die ist so ein bisschen... Ja, also die ist natürlich suboptimal, da muss man nicht drüber reden. Also ja. Da wird halt irgendwie so, du kannst froh sein, wenn du dass du die Karte bekommen hast und eben keinen Schlag ins Gesicht steht da drauf. Und ich kann die Intention dahinter verstehen. Und das ist ja auch was man dann im Umfeld dieser Kritik an den Karten auch gelesen hat, dass wenn man sich dann so bedrängt fühlt, dann soll man dem ja eine runterhauen und nicht irgendwie dumm mit Karten wedeln. Aber das ist halt irgendwie, nein. Ist eben nicht Sinn der Übung. Nee, ist überhaupt nicht Sinn der Übung, weil an der Stelle ist ja gerade irgendeine Form von Gewalt, wie auch immer, nicht erwünscht. Ja. Also auch in der Situation, und das ist halt so ein bisschen kontraproduktiv, aber das sind im Endeffekt Implementierungsdetails von der Idee, die aber die ganze Diskussion irgendwie dominiert haben. Ja, also überhaupt auch, dass die Karten halt diese Diskussion so dominieren, finde ich halt schwierig. Ja. Weil, also ich habe in der Vergangenheit schon auch gemerkt, dass natürlich der Kongress auch nicht frei ist von Sexismen und Übergriffen. Ganz im Gegenteil denke ich, dass in der Hackerkultur da auf unterschiedlichen Ebenen manchmal vielleicht sogar ein bisschen weniger Sensitivität da ist. Auch gerade, weil man sich irgendwie versucht, über eine Männlichkeit zu definieren, die man außerhalb dieses Kreises nicht so hat. Also gerade so die Security-Szene macht ja gerne mal auf dicke Hose, in Anführungszeichen, ja, irgendwie so. Und gerne mal so ein bisschen macho-esk, ne? Und da überschreitet man auch gerne mal Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. So, denke ich. Also gerade so letztes Jahr habe ich halt irgendwie davon auch mehrere Sachen gesehen. Da gab es halt diesen Vortrag, wo es irgendwie, der eigentlich nur beraten sollte, was man machen soll, wenn man nicht mit Geheimdiensten in Konflikt kommen will. Und dann war halt ein Punkt, don't fuck Swedish women. Ja, und solche Sachen kann man lustig finden, muss man aber nicht. Ja. Und das dann, also es gab da mehreres, egal, das ist auch nicht wichtig an der Stelle. Ich denke auf jeden Fall, es gibt da durchaus Ansatzpunkte, wo man drüber nachdenken kann, ob in der Szene nicht doch auch so ein bisschen eigene Kultur an Sexismen da ist, die man reflektieren kann. Ja, und also nicht nur die so allgemeine, es ist hier genauso schlimm wie überall, sondern auch originär aus der Szene herauskommend, ob es da nicht auch ein paar Punkte gibt, über die man nachdenken kann. Das finde ich an der Stelle auf alle Fälle einen spannenden Gedanken, und der ist natürlich von den Karten eher überdeckt worden, weil es dann sofort Diskussion um die Karten, die hat dann so die beiden Extreme wieder hervorgerufen hat, klar, weil wenn du irgendwie hinter der Idee stehst in irgendeiner Form, dann bist du da am Verteidigen, und wenn du dich irgendwie so, also wenn du dich als Kongressteilnehmer oder sogar Veranstalter gedisst fühlst, weil das ist ja alles so schlimm wie auf der Black Hat, weil so, also wenn du einfach DEFCON, Entschuldigung, Black Hat bestimmt auch, na egal. dann ist es halt sofort so eine Diskussionsecke, wo diese Zwischenstufen gar nicht mehr irgendwie stattfinden, oder wo halt auch, das sind auch andere Ebenen eigentlich, und die werden spannend und interessant, und da halt auch ein bisschen mal vielleicht ein Statement zu machen. Also es gab ja auch letztes Jahr irgendwie so diesen Vortrag, wo so scherzhafterweise unter Rock gefilmt wurde oder sowas fast, ja, und so. Ja, es wurde nicht gefilmt, aber es wurde gesagt, haha, jetzt könnte ich dir ja und so. Ja. Also das sind schon so Dinge, die sind erwähnenswert, ja. Also die braucht es vielleicht nicht. Man kann mal drüber nachdenken. Ja. Also das ist halt so, ich weiß nicht, ob so ein Diskurs dann noch stattfinden kann, wenn da wieder die Gemüter heiß sind. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir das so jetzt abschließend quasi hier behandeln können, weil sich die Gemüter schon beruhigt haben seit mehreren Tagen. Aber ich habe gerade gestern wieder festgestellt, dass es jetzt schon wieder Diskussionsthema ist. Es ist jetzt irgendwie gerade so in Piratenkreisen angekommen, so dass man sich darüber echauffiert, was auf dem 29C3 war. Also das scheint auch kein Ende zu nehmen, diese fortwährende Beschäftigung mit diesen Karten und diese Fronten entlang dieser Karten zu ziehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Karten nicht die beste Idee der Welt, muss mal so zu sagen. Und die kann funktionieren, aber sie kann halt wahrscheinlich nur funktionieren, wenn es wirklich, vielleicht wenn es nur eine kleine Veranstaltung ist, ich weiß nicht, wie gut es auf der DEFCON funktioniert. Auf jeden Fall ist wichtig, dass da irgendwie eine Autorität dahinter steht, die erklärt und die da auch eine gewisse das machen wir, weil wir denken, das ist eine gute Idee. Ja, was du auch total brauchst bei dem Ding ist eine Nachbereitung. Ja. Also du musst ganz klar sagen können, okay, wenn du so eine Karte kriegst, dann geh mal dahin und frag die, was bedeutet das oder wie kann ich jetzt damit umgehen und so weiter. Also dass du einen Ansprechpartner hast und genauso auch, wenn du Fragen dazu hast, benutze ich die oder nicht. Und ja, also wahrscheinlich ist es auch gerade der falsche Ansatz, jetzt über so ein technisches Mittel wieder die Probleme lösen zu wollen. Gerade auf so einer großen Veranstaltung und gerade in einem Bereich, wo eigentlich noch viel Diskussionsbedarf ist und Aufklärungsbedarf und so persönliche Gespräche und es gibt ja auch dann immer diese Schiene, dass Leute sich unter Generalverdacht gestellt fühlen, sobald man irgendwas macht in die Richtung. Und das sind eigentlich so Grundkonflikte, die man erstmal durch Aufklärung, glaube ich, lösen muss. Ja, schwierig. Und wo auch so irgendwie der Kongress halt auch so ein Ort ist, wo dann halt erstmal so die Extremreaktion in irgendeiner Form kommt. Also dass jemand mit diesen Karten irgendwie Dinge macht, ja, einfach so, ist dann in dem Umfeld auch irgendwie dann auch noch klar und hilft halt dann nicht. Das ist halt schon konzeptionell was, also einer hätte auf alle Fälle irgendwas gemacht an der Stelle. Also du hättest eine größere moderierende Masse gebraucht, die halt irgendwie damit dann sinnvoll umgeht auch. Ich glaube, für den Kongress ist es einfach zu hoch gegriffen, an der Stelle das machen zu wollen. Mal abgesehen davon von den anderen Ecken. Sollte ich nicht eigentlich der pessimistisch Resignierende sein? Naja, ich finde es nicht pessimistisch resignieren, ich finde es nur halt einen realistischen Blick darauf. Also egal, was du in diesen Kongress reinwirfst, das wird so in komische Bahnen gelenkt und ein bisschen hochgekocht oder halt vielleicht komplett links liegen gelassen. So, das ist so die Bandbreite, die dir passieren kann. Aber von alleine, dass von alleine ein konstruktiver Umgang passiert oder ein ist selten, außer es ist irgendwie ein geiles technisches Projekt, wo die Leute sich draufstürzen. Ansonsten hast du ja schon einfach, ich meine, die Vorträge sind ja auch irgendwie so, die Leute, die da drin sind, also das ist ja schon auch so ein Publikum, das du entweder voll dabei hast oder das voll gegen dich ist und dich auslacht, so ungefähr. Das ist so die, das ist ja, einfach wobei so, Auslachen habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist auch, vielleicht auch dadurch, dass das Publikum halt umfangreicher geworden ist, ist da eine größere Toleranz da, auch gegenüber schlechten Vorträgen. Also wenn man sowas in die Richtung hier einführen wollte, bin ich jetzt gar nicht so pessimistisch, muss ein bisschen für meine Begriffe ein bisschen anderen Weg gehen, der dann halt vielleicht Moderator ist, also hilft für das, was jetzt die Karten wären, weil die Karten wären ja wirklich auch so Hilfe für eine Situation, wo es eben gerade nichts anderes gibt. Also das wäre halt auch, also wenn man sich mal da reinversetzt, für was die überhaupt da wären, ja, die sind halt so, ich will irgendwas haben, was ich machen kann an der Stelle, wenn ich in so eine Situation komme, als entsprechende bedrängte Person. Ja, um jetzt mal meinen Resignationsmodus anzumachen, ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob auf der Veranstaltung überhaupt viel an Aktivismus in die Richtung machbar ist. Und zwar aus dem einfachen Grunde, das ist für viele, ist es halt so, ich will jetzt nicht Safe Space sagen, weil das Wort ist sowieso überbenutzt, aber es ist so eine Veranstaltung, hier bin ich Nerd, hier darf ich sein, hier bin ich unter Gleichgesinnten, hier werde ich nicht kritisiert dafür, dass ich sozial inept bin manchmal. Oder auch, dass ich gerne Krautschalen gucke oder was auch immer. Ja? Oder also, was auch immer, passiert ja auch irgendwie dazu also, alles. Es ist halt irgendwie so diese Blase von wir sind hier Nerds, wir sind anders, hier dürfen wir das sein, ohne uns zu kritisieren. Und ich glaube, da ist es halt sehr schwierig anzusetzen und zu sagen, hey, denkt doch mal über eure internalisierten Sexismen nach. So, also es ist irgendwie, da beißen sich so ein bisschen die Bedürfnisse, glaube ich, von Menschen, und kann man jetzt auf welcher Seite man da ist, kann man für sich selbst entscheiden. Ob man auf einer Seite sein muss, kann man auch entscheiden. Aber ich habe da wenig Hoffnung, dass man da, dass da mit Aktivismus was machbar ist. Leider. Ja. Auch wenn ich mir jetzt eben im Nachhinein die ganze Reaktion auf die Sache angucke. Weil das ist so im Prinzip das, was mich am meisten halt irgendwie getroffen hat an der Sache, ist gar nicht so sehr, wie jetzt mit den Karten konkret an sich umgegangen wird und ob die Karten jetzt benutzt werden oder nicht oder was mit diesen Karten überhaupt passiert, sondern es ist einfach so diese Art und Weise, mit sowas umzugehen, ob man damit positiv umgeht oder negativ. Ja, und es wurde halt im Wesentlichen negativ damit umgegangen. Also wenn du dir anguckst, was da so passiert ist, wer welche Post bekommen hat im Nachhinein, wer in welcher Form auf öffentlichen Plattformen bloßgestellt und sonst wie zum Ziel erklärt wurde, habe ich echt meine Zweifel, ob da was machbar ist, so in dem Form. Also ich glaube, es gibt relativ wenig Problembewusstsein, und es ist auf dem Kongress irgendwie auch kein Platz dafür, da Problembewusstsein zu schaffen. Also zumindest kein einfacher. Das ist, glaube ich, ein steiniger Weg, den man irgendwie gehen wollen wird und der wahrscheinlich für die Beteiligten, die das vorantreiben wollen, einfach extrem anstrengend ist. Und dass denen dann ab und zu die Hutschnur geht, ist dann auch eigentlich klar. Also so, weil irgendwann reicht es halt auch, weil es einfach anstrengend ist. So. Und das ist halt eine schwierige Geschichte. Hm. Aber was du nochmal gesagt hast, eigentlich, das finde ich schon relativ krass. Also so diese anonymen Drohmails, die dann durch die Gegend fliegen und die real existieren, ja, also das ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht so bewusst, dass sowas wirklich stattfindet, und das ist halt einfach so eigentlich komplett über der Grenze, definitiv, aber sowas passiert halt auch, ja, ja. Wenn man da in irgendeiner Form ein bisschen stärker aneckt oder gar nicht mal so, sondern nur Sachen zitiert und kontextfrei. So. Ja, also ich hab mich jetzt nicht als wesentlichen Teil dieser ganzen Kartenaktion teil wahrgenommen. Ich habe irgendwie vor, weiß nicht, 3 Monaten habe ich gesagt, ja, ich gebe dir ein bisschen Geld dafür, weil eben Matt Malik auf Twitter gefragt hat, ob man das crowdfunden kann. Aber seitdem habe ich im Prinzip mit diesen Karten auch nichts zu tun gehabt. Ich fand das ein interessantes Experiment, deswegen habe ich es unterstützt. Ich finde es nach wie vor auch ein interessantes Instrument, das allerdings halt nur unter gewissen Voraussetzungen funktioniert, glaube ich. Aber trotzdem habe ich halt irgendwie, auch weil ich dann irgendwie angefangen habe zu dokumentieren, was da passiert gerade, und einen Blog gemacht habe, wo ich irgendwie so Screenshots gesammelt habe und Fotos von den Dingen, die gerade hier mit diesen Karten und sonst wie halt auch an Sexismen passieren, habe ich dann eben im Nachfeld tatsächlich eine Mail bekommen, ich solle doch auf mich aufpassen und man wüsste, wo ich wohne. So, und ja, keine Ahnung, finde ich jetzt ein bisschen, also ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, aber ist dann irgendwie dann doch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, muss jetzt auch nicht sein. Ja. Und klar kann man dann sagen so, ja, das sind jetzt irgendwie diese Bands aus dem Internet und die muss man ja nicht so ernst nehmen, aber das ist halt irgendwie nicht der Punkt. Nee, finde ich an der Stelle nicht. Das ist einfach over the line und das braucht es nicht, und wenn das irgendwie, also das zu machen ist einfach nicht okay. So, Punkt. Ja. Da habe ich gar keinen, also das kann sein, dass das irgendwie nett gemeint ist, dass jemand sagt, brauchst dich nicht so kümmern, da passiert eh nichts. Auch von Leuten, die vielleicht sowas auch schon erlebt haben, aber besides the point an der Stelle. Ja, ich habe das ja auch schon oft genug erlebt, also so ist es ja nicht. Und ich glaube auch nicht, dass hier tatsächlich jemand vorbeikäme, weil was soll der auch machen dann? Aber trotzdem ist das irgendwie ja nicht so das Umfeld, in dem man agieren möchte. Und insgesamt, um das mal abzuschließen an der Stelle dann auch und dann irgendwie konstruktiv zu dem Teil zu kommen, den wir jedes Jahr machen, denke ich halt, ich weiß nicht, es ist irgendwie Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Du hast da auf ganz vielen Seiten ganz viel Verletzlichkeit und die Reaktionen darauf, die deuten auch darauf hin. Ja, das ist genau. Das ist ein guter Punkt. Und ich wollte eben auch sagen, so, was ich so mitbekomme, ich glaube nicht, dass irgendwie es von selber gut wird, dass von selber irgendwie genug Anstoß passiert, dass diese Situation besser wird, so an sich. Ja? Und weil eben auch gar kein, also es ist halt irgendwie kein Problembewusstsein da, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, also für mich, dass es da sinnvoll ist, also weiter rein zu buttern. So. Soll nie mal. Ja. Ja. Jetzt dein Statement, also weil ich glaube, es lohnt sich schon, die Idee zu haben, und das ist aber, es ist anstrengend, und ich glaube, das hört man da auch ganz gut durch, und man ist schon gerne auch in der Zielscheibe einfach mittendrin, auch wenn man was Sinnvolles bewirken will. Ja, ich will mich jetzt da auch nicht irgendwie als Opfer inszenieren, also es geht weitaus viel mehr Leuten viel mehr schlechter als mir. Dass das irgendwie, also das meiste davon ist halt auch nicht so öffentlich, weil das auch nur dazu führt, dass das dann noch viel mehr Druck erzeugt. Aber wenn ich mir so angucke, was da im Nachhinein eben gerade auf diesen Plattformen passiert, die man doch nicht ernst nehmen soll, dann frage ich mich schon, also ob das jetzt sein muss. Aber keine Ahnung. Vielleicht. Ja, ich momentan bin ich da gerade sehr resignativ, was das angeht. Weiß nicht, ob man da viel erreichen kann gerade. Weil halt auch auf allen Ebenen, glaube ich, Leute sehr, sehr verletzt sind und sehr sich sehr in Grabenkämpfe verwickeln lassen. Ja. Das mal so zu formulieren. Nun ja. Ich habe aber tatsächlich auch ein paar Vorträge gehört und nicht nur die ganze Zeit Feminismus erklärt. Nämlich einen von Anatol Stefanovic. Den fand ich ganz großartig. Der hat ja auf der OM übrigens auch einen Vortrag gehalten. Ja, genau. Den habe ich auch gesehen. Und ich hatte so ein bisschen die Angst, das wird jetzt der gleiche Vortrag wie auf der OM. Mhm. So, also, ja, verstehe. Also nicht Angst, aber so hätte ich halt schade gefunden, weil sonst, also... Habe ich ja schon gesehen, ja. War aber tatsächlich auch was Neues und auch sehr zielgruppengerecht aufbereitet. Mhm. Also tatsächlich mit Perl und so und nochmal so die natürliche Sprache mit Perl vergleichen. Der Vortrag hieß nämlich Ungleichheit und Unfreiheit, Sprache, Ungleichheit und Unfreiheit. Und es ging im Wesentlichen darum, wie die deutsche Sprache Geschlechter unsichtbar macht. Also Frauen unsichtbar macht, um es konkret zu sagen. Mhm. Eben auch unter anderem noch das generische Maskulinum. Und er erklärt das sehr gut. Und er hat eben tatsächlich auch zielgruppengerechte Beispiele, was ich ihm sehr hoch anrechne. So kann man das, glaube ich, auch sehr einfach verstehen, was da passiert mit dem Background. Programmiersprachen haben weniger das Problem, oder? Jein, also gerade Perl ist ja da sehr Perl ist ja dann durchaus sehr zweideutig manchmal auch und okay. Also hat er dieses großartige Beispiel mit use strict an einer Stelle, so dass halt irgendwie sobald man use strict benutzt, Perl eben nicht mehr mit einem generischen Skalar umgehen kann. Was es vorher kann. Ich kriege gerade das Beispiel nicht ganz zusammen. Aber es ist, genau, es ging um Namespaces an der Stelle. Mhm. Genau. Und wenn du eben strict nicht anhast, dann sucht sich Perl halt aus dem Default Namespace im Zweifel das Richtige raus, auch wenn es in einem anderen Namespace was gibt. Und wenn du strict bist, dann musst du den Namespace eben mitdefinieren, sobald es eine Bezeichnung gibt, die in zwei Namespaces vorhanden ist. Also Perl hat da schon auch ähnliche Probleme zumindest. Ja, so ein Medienwechsel finde ich immer ganz spannend. Also, ich bin noch nicht dazu gekommen, den anzugucken. Hast du auch schon, empfohlen. Jo. Ja, was ich noch definitiv sehr empfehlen kann, ist Romantic Hackers. Das wird gehalten von Anne und Richard Markgraf Turley, die wohl beide den Lehrstuhl innehaben für Keats und sonstige Lyrik in Großbritannien. Und der Vortrag geht tatsächlich auch so um die Romantik im Sinne von romantische Dichter, also Keats und Wordsworth. Wordsworth. Das erinnert mich an diesen Loriot-Sketch. Ja, natürlich. Genau. Und war sehr interessant, weil die halt so ein bisschen geguckt haben, wie benutzt gerade Keats zum Beispiel Gedichte, um da eine Botschaft rein zu kodieren, die nach außen gar nicht sichtbar ist, weil das irgendwie gerade so in seiner Zeit eine große Überwachung gab hinsichtlich von Unterwanderung aus Frankreich und da halt irgendwie so alles geguckt wurde und gerade Leute, die Bücher oder Gedichte schreiben, waren besonders suspekt. Da zeigt er halt so an Beispielen, wie halt irgendwie das Gedicht so aussieht, als wäre das halt irgendwie eine ganz naive Naturbeschreibung. Aber in Wirklichkeit geht es halt irgendwie um Kampfstreik und politische Forderungen. Mhm. Und fand ich sehr, erstens sehr gut gemacht und zweitens sehr interessantes Thema. Ja. Ich bin verwirrt, dass ich immer ich reden muss. Ich habe da nichts gesehen. Nee, also ich kann noch was dazwischen hauen, aber es ist jetzt nicht. Hau mal was dazwischen. Ja, also ich habe mir nur die üblichen Verdächtigen angeguckt eigentlich. Also erst mal so den mit dem Jahresrückblick ein bisschen quergeschossen, einfach mich mal abzudaten, weil ich eh nicht so mitbekommen habe, was so lief im Club dieses Jahr. Kann man machen, ist halt so. Wie jedes Jahr, nee, diesmal war es ein bisschen anders von der Abfolge her, aber an sich einfach eine lange Kurzzusammenfassung. Was so im Clubumfeld denn so passiert ist. Mhm. Ja, und das andere waren die Security Nightmares, die ich ganz gerne gucke, um einfach so ein bisschen mal so auf dem Radar zu haben, über was sich die denn belustigen an der Stelle. Mhm. Wobei ich immer ein bisschen schade finde, dass das so angerissen ist, nur kurz, ja, so mehr so, wir hätten die Idee, wir könnten jetzt dieses und jenes, da kann man viel machen und aber die an sich ein bisschen einfach auf dem Radar zu haben, was sie denn gerade so angucken, ist schon was ich ganz gut finde. Also welche Sicherheitslücken vielleicht jetzt gerade spannend sind oder nicht. Diesmal haben sie irgendwie auch gemeint, so dass so ein großes Problem eigentlich bei der zertifizierten Anlagen ist. Also irgendwie, glaube ich, ist immer noch so über Stuxnet hinweg dann, weil wenn sie Patches einspielen, sie dann ihre Zertifizierung verlieren. Wieder zurück, ja, das ist also so einfach so ein paar grundsätzliche Sachen kann man da erfahren und ja, kann man sich angucken. Oh. Aber ja, ich habe so. Ansonsten habe ich noch die Telco-Session habe ich mir noch angeguckt. Die ist so eigentlich ganz nett. Also da ist, glaube ich, Schweden. War das in Schweden? Also auf alle Fälle jemand, der Netz, also eigentlich ein globales Mobilfunkangebot machen will als Mobilfunk-Provider und der ganz schön auseinandernimmt, wie denn diese ganzen Telcos, also die ganze Mobilfunkbranche so aufgebaut ist. Also wer irgendwie die Funkmasten hat, also zumindest bei Ihnen im Land, aber auch immer so mit übergreifend, wer dann so die Zwischenanbieter sind und wie dann die Untermarken der einzelnen Leute funktionieren. Und wenn man da jetzt wirklich eine Telco aufbauen will, die ein Angebot macht für SIM-Karten und wirklich benutzbares Netz, über welche Hürden man so durch muss, wo man was sparen kann, wie man mit den Tarifen irgendwie arbeiten kann. Ja, das ist sehr, sehr technisch, was da so alles so abläuft. Also nicht technisch, sondern eher so, ja, so geschäftlich, also wie halt sich dieses Business so gewachsen ist und wer wann wo was verlangt. Hm. Also auch so eine Geschichte, dass es irgendwie eine EU-Richtlinie gibt, dass gewisse Gespräche nicht über einen gewissen Betrag kosten dürfen, das aber wirklich für den Endkunden als Preis nur gilt und alles dazwischen ist nun wieder offen. Also es gibt dann schon so Situationen, wo du als Anbieter wohl entweder nichts anbietest oder halt die dicken Preise wieder schluckst von irgendwelchen so Netzübergängen und sowas. Und ja, also da für die Details müsste man sich das anhören. Wen sowas interessiert, den fand ich ganz gut. Okay. Ich kann im Prinzip jetzt noch einen empfehlen, aber den habe ich selbst nicht gesehen. Aber er ist definitiv ganz hoch auf meiner Liste, weil er wurde mir jetzt schon so oft von so vielen Leuten als extrem gut empfohlen, dass ich ihn einfach auch mal ungeprüft weiterreiche, den Vortrag. Es geht um Sind faire Computer möglich? Von Sebastian Jekutsch. Und es dreht sich im Wesentlichen wohl darum, wie schaffe ich es, einen Computer zu bauen, der unter Bedingungen hergestellt wird, die nicht so schlimm sind, wie sie momentan gerade sind. Ach, die Art von fair jetzt. Ja, ja. Also es geht da um fair, also faires Zinn und Coltan und wie sie alle heißen, dann, dass diese nicht nur, dass das auch fair alles geschürft wird, sondern dass es auch fair zusammengebaut wird. Also so diese ganze Produktionskette, die wir gerne verdrängen und die wir alle scheiße finden, ob man da nicht was machen kann. Also so ähnlich wie das für ein Telefon gab es schon mal ein Projekt, das der Bicycle Mark hat das vorgestellt hat, in genau. so ein bisschen darüber berichtet hat, was der ist ja so ein basiert. bisschen also ich glaube, er reißt das auch an, soweit ich mir das erzählen habe lassen, aber das ist so ein bisschen, die haben ein bisschen viel abgebissen auf einmal, glaube ich. Also das, die sind so ein bisschen am Schwimmen. Er reißt auch so dieses Projekt der fairen Maus auf. Es gibt, glaube ich, aus Deutschland ja, eine faire Maus, die irgendwie unter guten Bedingungen hergestellt wird. Es ist definitiv, glaube ich, ein ganz guter Überblick, wo die Probleme liegen und was man machen kann. Und dementsprechend würde ich das einfach mal, wie gesagt, ungesehen, aber mit genug Empfehlungen, dass ich es auch weiterreichen kann, weiterreichen. Oh, sehr spannend, muss ich mir auch angucken. Und nächstes Jahr muss ich irgendwie da hinfahren und dann doch. Aber man guckt die Sessions einfach, wenn man im Nachhinein ist, die Videos gucken, das machst du nicht vor Ort, gehst du halt dann doch da rein und lässt dich berieseln, machst vielleicht auch andere Dinge. Ich merke das immer wieder. Aber es ist jetzt als Material da, also jeder, der irgendwie Zeit hat, die meisten. Genau, wir werden auch verlinken, was wir gerade schon empfohlen haben. Auch wenn Bicycle Markets immer nicht da war, was ich ja schade finde. Schade. Vielleicht nächstes Jahr wieder, mal gucken. Also dieses, um genau zu sein. Jedes Jahr wieder ist ja auch die CES. Oder wie ich sie nenne, die Gruselshow des Tech. Wo wirklich, da passieren schlimme Dinge. Die Computer Electronics Show, oder heißt sie? Ja, Computer Electronics Show. Also ich habe da irgendwie letztens auch einen lustigen Artikel von The Verge gelesen, wo einer mir so Gonzo-mäßig über die CES an sich schreibt und gar nicht über die Produkte, sondern eben was ihm so passiert und was ihm so alles angeboten wird, dass er da irgendwie plötzlich, da kommt so ein Typ zu ihm und meint so, ja, wir haben hier diese iPhone-App, die macht irgendwie tolle Dinge und da kann man irgendwie XYZ mitmachen und der meint dann so, ja, nee, finde ich jetzt nicht so interessant, das ist jetzt irgendwie die 12. iPhone-App, die das macht, brauche ich jetzt gerade nicht. Aber hier, und wenn du darüber berichtest, dann können wir dir auch unseren Standmonitor verkaufen, weil den haben wir sowieso gekauft, weil es billiger war, als ihn zu mieten und wir müssen den wieder loswerden, weil wir wollen ihn nicht mehr nach Hause nehmen und so. Und diese Messeabgründe, die man immer gar nicht glaubt, dass sie existieren, die finden da, glaube ich, alle statt auf der CES. Naja, aber es gab da auch interessante Neuigkeiten tatsächlich und nicht nur das 12. Device, das irgendwie seltsam ist. Es gab aber ein seltsames Device will ich doch noch erwähnen, weil Nvidia hat eine tragbare Spielekonsole gemacht und da vorgestellt, und zwar das Nvidia Shield, was ich für einen sehr, sehr absurden Move halte. Das geht eher so in das Gruselkabinett der Hardware-Devices oder in der braucht es das jetzt? Wird es irgendwas? Ich glaube eher Totgeburt. Ich fand es lustig, ich fand es vor allem lustig, weil ich am Anfang dachte, das ist von Nokia, weil ich Nvidia nicht lesen kann, so als Engage-Nachfolger nochmal an den Start gehen. Es sieht irgendwie so aus wie ein Xbox-Controller, wo man ein Display draufklappt. So, das ist echt ein sehr absurdes Gerät. Eher fast wieder 3D-Boy. Wie hieß der Game Boy 3D damals? Diese rot Rot-LCD-Geschichte, so irgendwie ein ziemlich monströses Ding. Kann aber irgendwie viel und Nvidia macht da irgendwie Grafikkarten und irgendwie läuft da Android drauf und es geht mit Steam zusammen. Vielleicht ist es ja doch ein lustigeres Gerät. Also ich so denke, also funktioniert es sozusagen schon out of the box mit Spielen, die es gibt, oder? Ich glaube, es gibt noch weder eine Preisansage noch darüber hinaus mehr. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil ich fand's interessant, dass da jemand da nochmal reindippt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, wir haben ja gebackt auf dem also ich zumindest, weiß nicht, Marcel, du auch, ich glaube Martin auch, die Pebble. Die Pebble ist eine Smartwatch, also eine Uhr mit ein bisschen Bluetooth und Computer drin, die einen LCD-Display hat, aber ein sehr, sehr gut lesbares bei allen Lichtverhältnissen, das so mehr so E-Paper-Charakteristiken hat, aber kein E-Paper ist wirklich, also irgendwie so 30 Frames LCD ist, was man angeblich, wenn es dann kommt, schön pairen kann mit deinem iPhone oder mit deinem Android-Telefon und dann kommen da alle möglichen schönen Goodies drauf, also irgendwie kannst du dir SMS pushen lassen und du kannst deine Medien fernsteuern. Und so Geschichten. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Sie haben jetzt angekündigt, dass es ab den 23. Januar anfangen zu verschicken. Oh, schon. Und dass sie irgendwie so, ja, sie wollten es ja eigentlich vor Weihnachten. Ja, also ja, sie sind ja so richtig hinten dran. Aber naja, so ein Ding gescheit zu machen, dauert halt auch noch länger. Dann so irgendwie 6 bis 8 Wochen brauchen, um irgendwie alle Kickstarter-Backer zu bestücken und danach auch schon eine Warteliste haben. Was ich auf dem, also die haben eine Keynote gehalten, also eine Pressekonferenz gehalten mit einem interessanten Livestream, der so ein bisschen Farbkörper verschoben ist, Avatar, was sehr schräg ist. Ja, ja, alles sind so Schlümpfe blau. und es ist auch eher so eine sympathische, geekige Pressegeschichte. Also man merkt so, okay, der hat damit zu tun gehabt, wie diese Uhr entstanden ist und hat auch den Vorläufer schon gemacht und erzählt da ein bisschen, ab und zu auch ein bisschen unbeholfen, aber so an sich eigentlich ganz schick. Was ich merke, ist, dass dadurch, dass ich die Größe nicht so im Griff habe, ich ganz wenig Vorstellung habe, wie gut das Display jetzt eigentlich ist oder wie schnell das ist oder wie das irgendwie, also wie toll ich die dann finden werde. Ein paar Sachen, die ich ganz schön finde, die sie auch schon von vornherein gesagt haben, ist, das Ding ist also super wasserdicht. Bis wirklich so Tiefseetaucher Barzahlen. Das erinnert mich so an die Zeiten, als man so 14, 15 war und hat irgendwie, meine Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht, da meine bis 150. Nee, ja, egal. Ja. Naja, und da haben sie auf der Konferenz erzählt, also auf der Pressekonferenz erzählt, dass sie halt ein recht schickes magnetisches Ladesystem haben, das relativ klein ist. Also nicht so irgendwie so ein dickes, fettes Cradle irgendwo, wo man die immer hinpacken muss. So dass sie eine Woche hält, glaube ich, war so die Größenordnung, die sie gesagt haben. Ja, und an sich haben sie ein paar Demos gemacht. Also das Ding läuft, man kann verschiedene Gesichter, hätte ich schon fast gesagt, wie heißt es auf Deutsch? Urbilder, Zifferblätter, sich dann später so in einem Store runterladen oder auch selber programmieren und da drauf machen. Da haben sie einiges an Beispielen schon da gehabt. Sie haben irgendwie auch noch mehr Technologie drin, die sie noch alle nicht so komplett benutzen. Sie haben irgendwie einen ordentlichen Bluetooth-Stack drin, den sie auch updaten werden mit der Zeit. Und sie haben auch irgendwie ein Commitment gemacht, dass sie von allen Features, die sie auf diesem Kickstarter-Projekt angerissen haben, dass sie die alle auch noch durchziehen werden und die alle noch als Update kriegen. Ja. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Freue mich schon. Also, und ja, mit der Wasserdicht-Geschichte ist eigentlich auch ganz nett, weil es ja auch so eine Bluetooth-Fernsteuerung ist für die Geräte. So, wenn du irgendwie so im Bad neben der Badewanne oder Dusche dann Musik hörst, dann kannst du da auch die Uhr einfach hinklatschen, um dann dein Ding fernzusteuern, ohne dass du Angst haben musst, dass es irgendein technisches Gerät wieder kaputt geht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist in der Tat, da muss man immer, ich muss dann immer die Hand abtrocknen und dann iPad Play drücken und dann wieder. Ja. Oder ich habe auch so, ich habe da teilweise, wenn ich irgendwas, ja, also das ist bei den ich habe da immer Angst, dass da irgendwo vielleicht in den Homebutton so ein Tropfen Wasser und dann so, keine Garantie mehr. Und das ist ganz schlecht. Wie war denn das mit dem selber Programmieren? Das war bloß für Backer da, oder? Na, die haben lange, lange rumgeschraubt, wie sie denn das SDK machen wollen und haben sich da relativ dünn gehalten, wie das denn genau aussieht, haben aber gemeint, dass sie jetzt alles so mal unten drunter so weit stabil haben, dass sich das in den nächsten Wochen klar ändern wird, dass sie das die Informationen rauslassen und dass man da noch mehr mitmachen kann. Also ich bin eigentlich schon auch gespannt, so ein eigenes Zifferblatt würde ich da schon gerne machen, auch. Ja, vielleicht auch ein Blinkenlights drauf programmieren. Es muss ja überall ein Blinkenlights drauf sein. Ja, ich freue mich da auch schon drauf, aber ich bin ein bisschen skeptisch, weil, also gar nicht so sehr, weil die Hardware oder was auch immer, und es gab dann ja auch irgendwie so dieses Genöle, dass es jetzt gar nicht E-Ink ist, sondern nur so ein bisschen E-Ink und whatever. Ja. Aber ich bin eher skeptisch, ob ich noch eine Uhr vertrage, ob ich tatsächlich so diesen Modus mit, ich habe wieder eine Uhr an, überhaupt hinbekomme, so auf einer persönlichen Ebene. Kann ich verstehen, allerdings so als Fernsteuerung ist das vielleicht nicht unnützlich. Ja, ja, dann kann man sich diese Kopfhörer sparen. Die, das ist ja lustig, der ist ja wirklich total blau. Ja. Was ich auch ganz nett fand, ist, dass sie vibriert. So. Mhm. Also wenn du sie gepairt hast, wenn dein Anruf reinkommt, dann vibriert dein Handgelenk auch ein bisschen. Das finde ich auch nicht schlecht, weil es direkt an der Haut ist. Und ich habe schon öfter mal so eine Situation, wo ich so Phantomen vibrieren in der Hosentasche spüre, wo es keins ist. Und umgekehrt auch, das so sehr nervt. Also wenn es an zwei Stellen vibriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Phantom vibrieren ist, vielleicht geringer. Mal sehen, wie das... Ich bin mitten ins Video reingesprungen und da hat man bloß den Arm gesehen, der komplett blau war. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Marketing-Gag, dass die den angemalt haben, damit die Uhr irgendwie besser rüberkommt. Ich meine, das war super lustig, weil in Blau gibt es die Uhr nämlich nicht. Ah. Hat er gesagt, das ist rot und das ist orange und das ist, ich glaube, so ein Grau. Sehr lustig. Aber dass der Stream, den sie jetzt draufgestellt haben, nicht... Also, dass sie da jetzt nichts gemacht haben. Tja, das ist wohl immer noch so der gleiche. Naja. Also, ich bin schon gespannt, das zu sehen. Wann kriegt ihr das mit der ersten Charge? Ich weiß nicht, wie früh ich dran war. Ich glaube nicht, dass ich mit der ersten Charge dran bin. Also, ich denke mal so Mitte Februar frühestens. Mhm. Mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann ich da drauf gedrückt habe. Ich glaube, ich habe heute gedrückt. So sicher? Ja, das heißt aber ab und zu ja nichts. Aber sie haben gemeint, in der Reihenfolge der Bestellungen. Ich dachte, ich hätte früh gedrückt und naja, dann irgendwie erst... spät zugegeben, dass ich gedrückt habe, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. Mal sehen. Ich habe hier einen Steve Sinofsky, der bloggt und ich weiß nicht, warum, wer Steve Sinofsky ist und warum das relevant ist. Steve Sinofsky war bei Microsoft Mr. Windows. So. Ach, der Steve Sinofsky. Steve Sinofsky hat jetzt... Schreibt man den nicht mit Y? Moment, ich habe hier unten Sinofsky, aber ich habe mit I hinten dran geschrieben. Ja. Also hinten Y, vorne I. Hinten Y, genau, ja. Genau, gut. Steven Sinofsky. Und der hat einen sehr, sehr, ich habe ihn noch nicht gelesen, sehr, sehr langen Post geschrieben über so Engineering and Social Science Lead to Plans. Der schreibt einfach Zeug auf über seine Programmier- und Shipping-Erfahrungen und ich finde das interessant. Mhm. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das komplett zu lesen. Ich verstehe. Aber der hätte mir gedacht, das ist auf alle Fälle mal erwähnenswert, wenn euch das vielleicht auch interessiert. Gruber hat nett kommentiert, von Scott Forstall wird sowas nicht kommen. Ja. Deswegen, aber ich finde so Einblicke eigentlich immer ganz nett. Also ich habe damals auch diese Kolumne von Swolski gerne gelesen, auch wenn ich auf die technischen Entscheidungen, die er so getroffen hat, mir immer gedacht habe, oh mein Gott, was passiert denn da an einem Visual Basic to PHP Cross-Compiler, der uns... also ich habe aber so die grundsätzlichen Ideen und Themen und dass man sich so... einfach so erzählt, wie es denn so ist, finde ich immer ganz spannend. Ja, es gibt ja auch dieses Cupertino Outsider Blog. Apple Outsider meinst du? Oh, das ist Apple von Outsider. Von Matt Trent. Ted. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, aber war natürlich so jetzt nicht so weit oben in der Organisation. Aber der schreibt ja auch ab und zu mal ganz interessante Insights. So. Genau. Insights haben wir jetzt. Ich muss das wieder üben mit dem Deutsch. Ich kann das nicht mehr. Insights hatte ich auch in iTunes 12, also 11, also 10. Es ist 12 Jahre alt. Glückwunsch, iTunes. Nee. kein Applaus für Scheiße. Es ist schon lustig, sich diese Fotostrecke anzusehen und zu sehen, wie wenig passiert ist. Ja, das ist aber echt so. Also, die haben da diese Screenshot-Strecke, so irgendwie jede iTunes-Version der letzten 12 Jahre am Stück. Und seit iTunes 5 hat sich einfach nichts mehr verändert. Ja. Nichts. Naja doch, die Icons sind mal unfarbig geworden und dann wieder farbig. Aber so auch so die Features, die seit 5 halt dazu und wieder weggekommen sind, sind halt irgendwie alle, die meisten sind Makulatur. Ping. So Ping und irgendwie Genius Lists benutze ich auch nicht, weiß nicht, vielleicht benutzt das ja irgendjemand. Aber Genius Mixes, ja, die funktionieren leider nicht so gut, wie sie gerne sollten. Also wenn die so funktionieren würden wie jetzt so ein Pandora, dann wäre das cool. Aber Homesharing funktioniert ja auch nur manchmal. Nicht. Homesharing mein Home funktioniert nur mit Sharing, sonst ist vorbei. Also mit iOS gespannt. Zusammen funktioniert das bei mir nicht so super. Nee, mit iOS zusammen, das ist ja wieder was anderes. Naja, also es ist auf alle Fälle jetzt mal 12 Jahre alt und wir haben jetzt gerade so einen optischen Überarbeitung und der letzte Schritt war ja durchaus ein größerer. mal gucken, wo es hinführt. Ich bin auch nicht so. Wann haben wir das erste Mal gehofft, dass es stirbt? Ich glaube, das ist schon 5 Jahre her, oder? Ich glaube, wie sie den Store da reingepackt haben. Stimmt. Also wie halt so der App Store dann auch in iTunes war. Das genau. War so, okay, jetzt geht's bergab. Ja. Weil alles. Und das, ich meine, überleg dir mal, wie lange dieses modale Window, dass du nur ein Item gleichzeitig bearbeiten kannst, da schon drin ist. Das ist alles so eine Katastrophe. Also, allein wenn du Metadaten veränderst von Filmen zum Beispiel oder von Serien oder überhaupt Video. Ja, so dieses, also erstmal, wie das dieses ganze Metadaten-Interface ist, ja, und wo du da was klicken musst, damit sich Dinge verändern, ist total undurchsichtig. Und dann drückst du auf OK und dann passiert erstmal nichts. Und das für eine gewisse Weile, aber blockiert das ganze Interface währenddessen. Ja, und dann irgendwie kommt ab und zu mal so ein bisschen Balken. Und das war ja früher auch noch viel schlimmer, weil an sich die Idee, dass du natürlich die Metadaten im File direkt drin hast, schon eine gute ist. Aber so wie die ganzen Formate aufgebaut sind, hast du halt ab und zu echt die Arschkarte und da musst du irgendwie die kompletten Bytes nach hinten verschieben, weil er vorne irgendwie eins mehr hat. Ja, aber das musst du nicht machen, während du modal irgendwie alles andere blockierst. Das musst du an der Stelle nicht machen. Ich bin ja immer noch so in dieser parallelen Welt, wo sie Panic gekauft hätten. Oh. Das ist also in dem Kontext auch nochmal so interessant. Auf der Panic-Homepage kann man unter den Goodies oder so eine Story lesen. Wie Story of Audion. Wie denn so war, dass sie mit Audion bei Apple vorgesprochen haben und das ist Audion fast iTunes geworden wäre. Genau, das ist ja irgendwie, war ja damals Anekdote dazu. Audion und Soundjam waren ja die beiden MP3-Player. Also ich finde iTunes wesentlich weniger schlimm, seit ich mein iPhone da nicht mehr ranstecken muss. sprichst du ja, dass du nicht mehr benutzt, oder? Ja, also ja. Diese Funktionalität, also die Sync-Funktionalität fand ich immer am grauenhaftesten. Hm. Und was natürlich auch komisch ist, ist, dass der Store sich so anfühlt, als wäre das ein spezieller Browser für ein noch spezielleres XML oder HTML oder was weiß ich und deswegen alles kacklangsam ist. Hm. Ja, ist ja so. Ja. Ah ja. Nun ja. Ja, aber wir hatten ja auch eine Weihnachtsfeier, um mal so den ganz abrupten Übergang zu machen, wo wir endlich mal in einem etwas dauerhaften Test die Wii U auf Herz und Nieren prüfen können. Herz und Nieren. Auf Herz und Nieren prüfen. Und tatsächlich muss ich sagen, es gibt doch einen Anwendungsfall für die Wii U und das ist Weihnachtsfeier. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir haben auch schon Weihnachtsfeiern ohne Wii U gefeiert. Ja, sicher. Ja, ja. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, aber aber da kann man sie benutzen dafür, weil es nämlich, ich weiß nicht, was war denn das für ein Spiel, was wir da gespielt haben? Nintendo Land. Das ist eingebaut, oder was? Nee, das ist in Zweifel mitgebundelt, wenn man das richtige Bundle kauft. Das ist das Zombie-Spiel, was du... Nein, also es gibt diese... Das ist ja alles total verwirrt, mittlerweile auch bei Nintendo. Es gibt ja diese Wii U in zwei Varianten. Es gibt die irgendwie in Premium und wie heißt die andere? Nicht Premium. Schlag mich tot. Also weiß und schwarz. Die weiße ist die schlechte, die schwarze ist die Premium. So, und bei der Premium kriegst du ein Spiel dazu gebundelt. Mhm. So. Und das ist dann entweder Nintendo Land, das ist das, was man haben will. Mhm. Oder Super Mario Bros. Gibt es auch dazu gebundelt. Ich denke, ja. Genau. Oder Zombie U. Ah. So. Okay. Und die Situation um vor Weihnachten war, dass es noch Zombie U als Bundle gab und deswegen habe ich Nintendo Land und Super Mario Bros. Dazu gekauft. Dann. Ah, verstehe. Ja. Nun ja, aber dieses Nintendo Land, ich frage mich schon, warum das nicht einfach mit dabei ist, weil es ist ja irgendwie schon so. Also es ist schon dieses Wii Sports. Naja, Wii Play war auch nicht dabei. Das war bei einem Controller dabei mit ein bisschen dazu, aber. Naja, aber es ist schon Wii Sports eigentlich. So. Also es ist schon sehr, sehr basic. Es ist sehr guck basic. Mal, was du damit machen kannst mit dieser Konsole. Ja, das schon, aber es ist schon auch ein bisschen mehr als die Wii U Tech Demo, also als die Wii Play Tech Demos damals. Also es macht ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber es ist eben Wii Sports. So, und das war ja auch dabei. Punkt. Wii Sports, gibt es das überhaupt? Einzeln meinst du? Wii U Sports jetzt? Ach so. Also einfach nur das Wii Sports in hochauflösender? Keine Ahnung. Dann spielt einer den Ball, nachdem er geschlagen wurde. Oh ja. Naja, wir hatten auf alle Fälle Nintendo Land am Start und danach auch Super Mario Brothers New Super Mario Brothers U heißt es voll ausgesprochen. Und so die Tech-Demos, die da so in dem Nintendo Land dabei sind, bis auf irgendwie ein paar echt absurde Kandidaten wie diese Metroid-Steuergeschichte, wo sie echt irgendwie eher so einen Brainfuck gemacht haben von der Steuerung, haben durchaus schon ein Potenzial aufgezeigt, wenn man in größeren Grüppchen spielt. Also diese Geschichte, du hast dein Display selber und versteckst dich vor den anderen, siehst nur Dinge, die andere nicht sehen. Also alle gegen diesen einen, fand ich vom Szenario her schon auch echt spaßig. Also die haben das waren die klassischen Spiele, die man so als Kind kennt, fangen und verstecken und so. Ja. Das ist halt ein Konzept, was ganz gut funktioniert. Und das funktioniert aber halt auch bloß, wenn du dann zu viert oder zu fünf da hockst. Oder vielleicht gerade noch zu dritt und das spielst. Ja. Und das ist halt die große Einschränkung bei dem Ding. Und zum Beispiel bei Super Mario fand ich den Wii U-Spieler ziemlich fad. Ja, das als auch. Modus. Mhm. Also ziemlich einfallslos, sagen wir es mal so. Also du meinst jetzt den Spieler, der am diesem Video-Control whatever sitzt mit dem Bildschirm halt, ja, und quasi nicht mitmachen darf, sondern irgendwie nur so ein bisschen rumfuchteln und Blöcke mal aus dem Weg räumen und so Kram. Ja. Also was ich gar nicht sehe, ist so dieses, ich nehme diesen Controller und spiele weiter, ja, weil die Verbindung jetzt nicht reicht nicht lang genug. Ja, also bei uns reicht es genau so, bis du zur Tür rausgehst. Ja. Aber was ich sehe, ist halt dieser, ja, größere Gruppe, einer spielt gegen die anderen oder einer spielt mit den anderen, aber in einem anderen Modus. Das kann, glaube ich, ganz lustig sein, aber dafür eine Konsole. Und vor allem so zu der Größenordnung eigentlich auch. Das ist so ein bisschen, also es ist, auf alle Fälle macht es Spaß, das mal ausprobiert zu haben und das mal gespielt zu haben, aber damit ist auch irgendwie wieder gut. Also es ist irgendwie vom Gefühl her nicht, hat nicht die Größenordnung, die jetzt Wii Sports damals hatte, was ja auch sich abgenutzt hatte. Aber es war zumindest was, was so wirklich, oh ja, machen alle und alle wollen mal unbedingt. Und hier ist eher so, ja, kann man mal ausprobieren und das ist so ein bisschen so die Idee. Und dann ist eigentlich auch schon wieder gut. Und Nintendo selber hat leider auch mit dem Nintendo Land nicht dazugelernt, was Interface und der ganze Kram angeht. Das ist echt anstrengend, da Dinge einzustellen. Das ist echt anstrengend. Also was da so passiert ist, du hast so ein Companion oder so ein Nintendo Monitörchen, das da so mit dir rumspricht. Und da haben sie so Monitor. Ja. Und da haben sie Sprachausgabe eingebaut und sie haben ungefähr den schrillsten, nervigsten, anstrengendsten Tonfall genommen, so ähnlich wie dieses Balance Board, dich irgendwie so deine Gehörkanäle zerstören will. So passiert es da auch, nur diesmal auch mit Text und nicht nur so, sondern wirklich so relativ viel Text und echt anstrengend. Also diese Dialogboxen, wo du immer ja, du willst und auch und nein, und die Wii U selber sagt dir dann: Achtung, Achtung, mit einer Stunde Inaktivität schalte ich mich aus, dann ist alles Spielstand verloren. Lass mich nicht eine Stunde alleine. So, warum nicht einfach in den Schlafmodus oder irgendwo was hinspeichern an der Stelle statt so einem Dialog? Und das passiert dir halt an allen Ecken und Enden und tolle Hinweise, dass du jetzt endlich mal aufhören sollst zu spielen, weil du wirst ja eh bald müde. Dann ist der Wii U-Controller selber hat eine Batterielaufzeit von 2,5 Stunden oder so. Ja, also nicht ganz, also wenn du irgendwie eine spaßige Abendsession machen willst, dann kannst du entweder eine Pause einlegen oder musst halt irgendwie so in Kabelnähe sein, weil das hat ja auch ein eigenes Ladekabel, das ist ja nicht nur so ein USB-Kabel. Der Pro-Controller, der dabei ist, zumindest bei der Zombie U, der eher so ein Xbox-Controller ist, den haben wir bisher noch gar nicht verwendet. Wahrscheinlich kann man den nur bei Zombie U verwenden. Also den kann man weder für Super Mario verwenden. Bist du sicher, dass man den für Zombie U verwenden kann? Ich hoffe. Sonst wäre der irgendwie gar ganz fehl am Platz. Also ich glaube, für die Virtual Console kannst du ihn auf jeden Fall verwenden. Für die Virtual Console? Gibt es die noch? Ist die noch nativ wenigstens drauf? Ja, die, also was heißt nativ? Also ja, die gibt es noch. Sie ist nicht nativ, weil sie emuliert ja. Aber ja. Naja. Ja. Der Wii-Modus nämlich ist einer der anstrengendsten an der Stelle. Ich glaube, das haben wir schon mal kurz erwähnt. Ja, das haben wir schon erzählt. Da müssen wir keinen Rerun machen an der Stelle. Ich rante gerne über die Nintendo-Ding, weil ich würde es ja so gerne mögen eigentlich. Ich finde ja gut, wenn die ein bisschen so technisch was einbauen, was andere nicht haben. Und dann, ich werde auch, ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich auch die ein, zwei Spiele, die man damit spielen will, aber dafür gebe ich dieses, also die Größenordnung von Geld halt eigentlich nicht mehr aus. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, was das jetzt soll, weil es hat nicht diesen Aha-Effekt, den die Wii hatte, ja, weil das war auch so eine, also da hatte man sich im Vorfeld Sorgen gemacht, dass sich das auch sehr schnell abnutzt. Es hat sich zu einem gewissen Maße auch abgenutzt, zu dieser Bewegungssteuerung, aber es ist immer noch was Neues und das hat sich auch auf allen Plattformen irgendwie durchgesetzt, auch wenn ich die meisten Spiele, die man mit Bewegungssteuerung steuert, jetzt eher nicht ganz interessant finde, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber so dieses, es gibt jetzt hier diesen Mords-Controller mit dem Touchscreen in der Mitte und nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das eignet sich halt irgendwie genau für diesen einen Fall, ja, wie du richtig sagst. Irgendwie ich spiele gegen drei andere und habe halt mit diesem Mords-Controller und dem eingebauten Bildschirm irgendwie noch einen Vorteil gegen die drei anderen. Aber ich alles jenseits dessen ist es halt ein Gimmick. Ja? Also so, da kann ich dann meine Karte vielleicht sehen oder mit Metroid dann scannen oder so. Aber ob sich jetzt dafür so, also ist schon ein Gimmick irgendwie. Ja? Also es ist schön, dass es jetzt die Wii auch in HD gibt, so, aber das ist so für mich, da hört so die wesentliche Neuigkeit hört an der Stelle im Prinzip auf. Und der Controller, ja, schön, aber ja. Und ich muss sagen, also ich finde auch langsam dieses ganze Ökosystem total überfordernd. Ja, also es ist jetzt definitiv die Konsole, die am allerschwierigsten zu erklären ist. Ja, weil es gibt irgendwie 5 verschiedene Controller dafür. Ja, mit oder ohne Nunchuck und mit das Riesending und der Classic, wie heißt der? Nee, nicht Classic. Dieses Ding hier, dieses Xbox-Controller-Teil. Ja, weiß ich nicht, Pro vielleicht oder so. Pro-Controller, whatever. Und da gibt es eben noch bei den Wii-Modes gibt es noch die mit und ohne Motion Plus, was genau. Ja dann auch wiederum bei manchen Spielen wieder nicht funktioniert oder schon. Ich meine, und selbst wir sind überfordert damit, jetzt zu sagen, wofür dieser Pro-Controller jetzt genau gut ist. Ja, ja. Aber das ist und doch wenn ich mir jetzt die Zielgruppe für Nintendo-Konsolen so ins Gedächtnis rufe, dann ist die jetzt irgendwie nicht so die zwischen 4 oder 5 verschiedenen Controllern aussuchen können muss und also das war ja auch was wir jetzt für Problem hatten mit den 2 Spielen, die wir da ausprobiert haben. Mit welchem Controller kann ich das jetzt spielen? Genau. In welchen Konstellationen kann ich das jetzt spielen? 1:3, wann darf ich die Wii U überhaupt benutzen? Oder bei Super Mario, nee, bei welchem war das? Zelda. Nee, bei Super Mario durfte man den Wii-Controller nicht benutzen, um normal zu spielen. Genau. Ja, richtig. Weil da durfte man nur entweder den Wii-Controller alleine benutzen oder nur Wii-Modes plus den Wii-Controller für diese Sonderaktion. Genau, und dann dieses Zelda-Minispiel von Nintendo Land, wo du unbedingt Wii-Motion Plus brauchst. Wegen irgendeiner Schwerterei oder so vielleicht. Man weiß es noch nicht mal so genau, also man hat nicht mal ein Preview. Genau, und da wird ja auch nur angezeigt, so, ja, Pech gehabt. So. Ja. Und ja, also ich bin nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ganz viel Spaß, aber ich glaube, wir hätten mit Dollar wie Spiel auch Spaß gehabt. Ja. So. Ja. Tja. Nintendo. Solange es Nintendo noch gibt, ist ja auch schön. Muss ich an den kleinen Dingen freuen. Mach mal die Hörerkommentare, weil wir sind schon, glaube ich, recht. Ja, stimmt, wir sind schon richtig. Dann mache ich das nächste Woche. Ach, ja, machen wir die Hörerkommentare und irgendwie noch so ein bisschen ein, zwei von den Konsumsachen und dann müssen wir, glaube ich, den Sack eh zumachen. Fangen wir mal an mit dem ältesten Hörerkommentar, der ist noch vom 20. Dezember. Oh. Hallo liebe Fanboys, Mariel aus Lüneburg wieder. Vielen Dank für euren Tipp, iOS-Applikationen über iTunes runterladen zu können. Das hat mir viel geholfen in Vorbereitung und froher Erwartung meines iPad Mini mit 3G, LTE inzwischen. Ich habe jetzt auch einen Tipp für alle, die OnePassword 4 haben wollen und für iOS und OnePassword 3 erst kürzlich gekauft haben. Da kann man im FAQ von agilebits.com unter OnePassword 3 Upgrade und Migration Questions lesen, dass man eine E-Mail an agilebits schicken kann mit dem Kaufbestätigung von dem OnePassword Version 3. Wenn man nach dem 15. 11.2012 das gekauft hat, dann überlegen Sie sich was für einen. In meinem Fall haben Sie zurückgeschrieben, Sie hätten gern meinen PayPal-Account, wo Sie was drauf buchen können. Und das ist noch in der Mache. Finde ich eine nette Geste, trotz der App Store Unlänglichkeiten mit Update und Neubezahlung des Updates, sich da was überlegt zu haben. Das freut mich. Ja, prangere an. Ich prangere auch noch an, nein, ich prangere an, dass die Qualität der Genius Bar zu den Feiertagen oder in Vorbereitung der Feiertagen doch arg nachlässt. Ich glaube, da haben sie Aushilfskräfte, um einfach den Ansturm gewachsen zu sein. Das war sehr unbefriedigend, das Erlebnis. Da hatte ich das schon mal besser erlebt. Ich hoffe, das ist kein Dauerzustand. Dauerzustand, ich hoffe, euer Podcast bleibt ein Dauerzustand. Ich bin begeistert. Macht's gut, frohes Fest oder je nach Eintreten der Ereignisse ein schönes Jenseits. Bis dann, tschüss. Ja, das war großartig. Ein schönes Jenseits. Ich nehme das jetzt mal als guten Rutsch an der Stelle. Das war aber noch vor dem 21. hat er gemeint. Ja, ja, es war am 20., also gerade so kurz nach unserer Sendung. So, da war jetzt gar keine Frage mit dabei, aber vielen Dank für das, für die Anekdoten aus der Genius Bar und von OnePassword. So, kommen wir weiter. Ein Hörerkommentar von Weihnachten direkt am 24. Servus und mein moin Fanboys. Zuerst mal weihnachtliche Grüße aus dem wunderschönen Saarland an alle Zuhörer und natürlich an euch. Ach ja, und nachträglich Gratulation zur 100. Folge. Macht die nächsten 100 Folgen einfach genauso weiter, wie ihr es sowieso schon tut. So, jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Und zwar wollte ich einfach mal nachhören, was eigentlich eure meistbenutzten Apps auf euren iDevices sind. Also jetzt nicht unbedingt die, die ihr wirklich am besten designt bzw. umgesetzt findet, sondern wirklich einfach eure meistbenutzten. Ich habe für mich nach langer und relativ teurer Suche leider auch meine zwei Favoriten gefunden. Und zwar sehe ich es einfach mal von WhatsApp und so weiter ab. Und zwar benutze ich für meine Aufgaben die App To Do Tasks Done in Style. Ich denke mal, die App dürfte durchaus schon bekannt sein. Trotzdem mal noch eine kurze Erklärung. To-Do-Tasks Done in Style ist eigentlich, wie der Name ja schon sagt, eine To-Do-App. Die kostet zurzeit übrigens 9 Euro im App Store und hat ziemlich schlechte Bewertungen, da der iCal Wi-Fi und der Outlook Sync im letzten Update leider rausgeflogen sind. Wer aber wie ich sowieso über iCloud syncen möchte, sollte das aber eigentlich weiter stören, denke ich. Die App ist meiner Meinung nach wunderbar designt im Leder-, Stoff- oder Holzlook. Das lässt sich in den Einstellungen anpassen. Und hat eine sehr, sehr schöne Unterteilung in Aufgaben, der Aufgaben in Reiter bzw. Kategorien, die man selbst verwalten kann. Man kann dann Farbe einstellen, Name und so weiter und so fort. So wird man halt nicht direkt von all seinen Aufgaben erschlagen, sondern hat schön sortiert und aufgeräumt das Ganze in diese Kategorien, wie ich eben schon gesagt habe. Und auf dem Weg in die Stadt kann man dann beispielsweise seine Einkaufenreiter gucken und hat direkt alle zu erledigen Einkäufe auf einen Blick. Praktisch ist dann der standardmäßig eingestellte Heute-Reiter. Man sieht in diesem Reiter schnell alle Aufgaben, die heute anstehen, natürlich wahlweise dann auch mit den Aufgaben von gestern und so weiter, die man halt noch nicht erledigen konnte. Zu den einzelnen Aufgaben kann man auch einen Alarm eintragen, einen Ort, Notizen, Priorität und so weiter, sehr schnell und übersichtlich eintragen. Und gerade die Möglichkeit des schnellen Eintragens war für mich halt sehr wichtig, dass man auch mal schnell im Bus was für später eintragen kann. Zusätzlich kann man sich über den roten Badge am Icon die Zahl der To-Dos für heute oder andere Dinge anzeigen lassen. Das kann man dann in den Einstellungen, die übrigens sehr ausführlich ausgefallen sind, auswählen und den eigenen Bedürfnissen anpassen. Nummer 2 meiner meistgenutzten Apps wäre dann die Kalender-App WeekCal, die für mich die perfekte Ergänzung zu To-Do ist. Kostet übrigens zurzeit 1,79 Euro im App Store. Die App ist an sich eigentlich nicht wirklich besonders. Einfach eine sehr, sehr schöne, übersichtliche Kalender-App, deren Wochenansicht mich am iPhone einfach überzeugt hat, weil man trotz relativ kleinem Display eine sehr gute Übersicht über alle anstehenden Termine der ganzen Woche hat. Selbstverständlich sind auch Monats-, Jahres-, Tagesansichten und so weiter möglich, jedoch nutze ich eigentlich nur die Wochenansicht, wie man sie auch schon in den Screenshots der App im App Store gut sieht. Die Wochenansicht der App erinnert übrigens sofort an die Wochenansicht von iColor Mac. Ach ja, auch hier sind die Bewertungen der letzten Versionen eher mäßig, liegt einfach daran. Und da hört der Kommentar auf. Okay. Ja, also er hat dann auch nicht ergänzt noch, aber vermutlich gibt es einen guten Grund für schlechte Kommentare an der Stelle. Vielen Dank für die Tipps. Und die Frage war, was sind denn eure meistgenutzten Apps so? Da geht es jetzt um Productivity-Apps, oder? Nee. Also soweit ich ihn verstanden habe, einfach nur so, was du halt am meisten benutzt auf deinem Telefon tatsächlich. Dann also. Fange halt ich einfach mal an. Also bei mir ist es definitiv Tweetbot, Instacast, Spotify. So, und für alles andere habe ich im Prinzip so das eingebaute Zeug, was ich wirklich dauernd benutze. Der DB-Navigator, den nehme ich noch relativ häufig her, weil ich halt relativ häufig Zug fahre. Aber ansonsten benutzt man halt viel mal, aber dauernd benutze ich im Prinzip nur die eben genannten. Also was ich sehr viel benutze, ist die EMDB-App. Da suche ich immer Zeug nach, Schauspieler irgendwie und Querverbindungen nach anderem Zeug, wenn es da ist. Ganz ähnlich auch Articles, immer wieder mal schnell herausgegriffen, um einfach einen schnellen Wikipedia-Lookup zu haben. Mhm. Ja, NetBot ist bei mir auch dabei, also NetBot und Tweetbot inzwischen auch. Früher waren es andere, aber das sind auch so meine Hauptkandidaten, die da so am Start sind. Und dann wird es auch schon wieder wirklich dünn. In seit kurzem irgendwie Erinnerungen für Einkaufslisten. Interessanterweise. Ich hoffe da auf baldige Abhilfe von Sophia, dass das auch, dass man wieder was gemeinsam nutzen kann für Einkäufe. Und ansonsten Spiele meistens in irgendeiner Form. Und die wechseln halt dann ständig. Aber so. Das Modespiel der Woche. Ja, also das geht mir ähnlich. Spiele braucht man eigentlich bloß den letzten Podcast hören da, oder vorletzten. Ich glaube, vorletzten war das. Da haben wir ja nochmal Revue passiert, so die Highlights des Jahres. Ansonsten fast nur die eingebauten Apps, produktivitätstechnisch. Und ich benutze immer noch Twitter, also die Twitter-App, die offizielle. Okay. Bin momentan auch wieder gerade recht zufrieden. Und die einzige andere App, die ich dann noch benutze, sind oder in Kombi die Withings-App und Waitbot. Weil die unterschiedlich gut die Kurven darstellen. Für die Withings-App braucht man allerdings auch die Withings-Waage, die einem da die Daten jeden Tag an die App funkt. Aber die benutze ich sehr gerne und schaue mir meine Kurven an. Deine Kurven. Ja. Verstehe. Schön. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, die Drive Now App benutze ich, wenn ich ein Auto suche, wo ich einsteigen kann. Aber das sind halt so kleine Helferlein. Ich finde es ganz spannend, dass er das mal so anspricht, weil tatsächlich benutze ich von den anderen Apps so gut wie nichts. Naja, so gut wie nichts wäre jetzt in meinem Fall übertrieben, aber es gibt auf jeden Fall die Sachen, die man halt wirklich jeden Tag mehrfach benutzt und es gibt Sachen, die benutzt man irgendwie alle 2-3 Tage mal. Ja, aber bei mir ist es so, die anderen halt vielleicht einmal im Monat oder so. Und ich schaue da auch ganz selten, was es da noch für andere Helferlein. Ach doch, eine noch, die ich regelmäßig benutze, die habe ich ja auch schon mal gepickt, das war Magic Sleep. Ja. Nun ja, kommen wir zum nächsten Kommentar. Wir haben ja noch so einige hier auf Lager. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Tool, mit dem ich MP4-Dateien schneiden kann. Meine MP4-Dateien sind relativ groß, das heißt, sie sind so zwischen 1 und 2 GB groß. Und aus diesem Grund möchte ich eigentlich nicht, dass das Tool danach nochmal rendern muss, bevor die Datei gespeichert wird. Aus diesem Grund kommt eigentlich iMovie schon nicht mehr in Frage, weil iMovie beim Laden der Dateien schon mal ewig rumoptimiert an dieser Datei und beim Speichern dann auch wieder rendert. Nun bin ich im Netz bei meinen Recherchen auf AviDemux gestoßen, was so meine Anforderungen eigentlich erfüllen sollte. Leider läuft das nicht mehr unter meiner aktuellen Mountain Lion-Version. Vielleicht habt ihr da ja auch einen Tipp, wie ich das vernünftig zum Laufen bekomme. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr da eine Tool-Empfehlung für mich habt. Unter Windows gab es früher Virtual Dub. Es gibt auch wohl jetzt Video Dub, was nochmal dort optimiert ist. Dort habe ich leider keine Version gefunden, die in irgendeiner Form auf Mac lauffähig ist. Ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja irgendwie nochmal einen Hint für mich, welches Tool dort geeignet sein könnte. Ich würde mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit eurem Podcast. Ihr macht da einen tollen Job, einen sehr informativen Podcast. Vielen Dank dafür. Bis dann. Ciao. Ja, danke. Jetzt erstmal zurück zur Frage, war das jetzt Video oder Audio? Ich gehe davon aus, Video. Also okay. Für Audio könnte man an der Stelle Fission empfehlen. Genau, das habe ich auch im Kopf gehabt. Aber Video, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich aus der hohlen Hand oder auch mit jetzt länger drüber nachgedacht schon, weil ich habe den Kommentar tatsächlich schon vor 2 Wochen schon mal gehört. Von einer Woche muss es gewesen sein, so lange ist er noch gar nicht da. Habe ich jetzt keine Empfehlung, die sich so gerade mir hochspringt. Ja, es ist irgendwie... vor allem halt unter der Prämisse auch, dass es hinterher wieder ein MPEG-4-Container ist. und das Ganze verlustfrei läuft. Irgendwie so auf Frame-Basis MPEG-4-Videos schneiden. Also ich erinnere mich echt auch noch an Visual Dub an der Stelle. Das habe ich auf PC damals auch benutzt. Weil war auch schrecklich. War aber schrecklich, hat halt funktioniert, aber hat halt wirklich so das im Format geschnitten. Ja, und das ist ja eigentlich so das, was man hier haben will, also was er wohl haben will an der Stelle. Und im Format schneiden wenig. Also irgendwie was kann man denn ansonsten noch machen an der Stelle? Also wenn man nur Ausschnitte machen will, kann man vielleicht mit der Handbremse auch, aber die konvertiert eigentlich auch immer. Die konvertiert immer. Also ich kenne MPEG Trimmer, glaube ich, heißt das. Aber das ist ganz, ganz schreckliche Software. MP4 Box, glaube ich, kann auch noch so Zeug. Ja, also das hat dann alles Kommandozeile. Ja, ja. Also mit MP4 Box kannst du natürlich, also du kannst da natürlich dann per Hand demuxen, rumschneiden auf Frame-Basis und wieder muxen, aber du kannst du wahrscheinlich auch deine Skripte schreiben, die das dann für dich machen. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Hilfstools für die Kommandozeile, die dir das machen. Habe ich jetzt allerdings, weiß ich jetzt auch gerade nicht, was ich da empfehlen sollte. Also vielleicht weiß ja einer von den Hörerinnen oder Hörern Bescheid und kann dementsprechend da so vielleicht mal einen Tipp geben, was man da benutzen will. Ich wäre da auch gar nicht so uninteressiert dran. Jo. Tja. Und dann habe ich noch einen, der ist zweiteilig. Hallo Fanboys, hier ist der Jan aus Frankfurt. Da sich an meiner super guten Meinung über diesen tollen Podcast seit dem letzten Mal nichts geändert hat, spare ich mir weiteres Lob und komme direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne ein Spiel nachprogrammieren, nur für mich und für den Hausgebrauch. Dabei geht es um den Titel Einfach Genial von, wie sollte es an dieser Stelle auch anders sein, Rainer Knizia. Daher meine Frage, wie es denn aussieht mit den Rechten an Spielregeln? Darf ich einen solchen Nachbau einfach für mich programmieren? Darf ich das Open Source veröffentlichen oder mit anderen zusammenspielen, die das Spiel nicht in echt besitzen? Wie sieht das da aus? Natürlich alles ohne Gewinnabsicht und nur für den Spaß an der Freude. Mehr zum Thema gleich im nächsten Audioboo. Danke schon mal. So, dann den zweiten noch hinterher. Hallo Fanboys, hier ist nochmal der Jan aus Frankfurt. Wenn ihr euch eben gefragt habt, warum ich das überhaupt machen will, das war so, dass ich das Spiel zu Weihnachten bekommen habe und mir beim Spielen eben dann Gedanken gemacht habe, wie eine KI dieses Spiel spielen würde, wie das mit der Regelumsetzung war und so weiter. Wie sehr die KI da variieren kann, wie man da verschiedene Levels an Skill und Können einstellen könnte, wie risikobereit sie wäre und so weiter. Also habe ich einfach mal gedacht, der einfachste Weg, das rauszufinden, wäre das quasi selber mal zu versuchen und zu implementieren. Und habe aber von Spieleprogrammierung eigentlich keine Ahnung, komme eher so aus dem Webdesign-Bereich. Daher meine Frage als vollkommener Anfänger in der Branche an euch. Wie geht ihr vor, wenn ihr so eine KI programmiert? An was denkt ihr da? Denkt ihr da schon dran, wenn ihr irgendwie die Engine konzipiert oder die Regeln implementiert? Oder wird das am Ende einfach nur so draufgeflanscht auf das fertige Spiel, dann wie ein echter, lebendiger Spieler quasi auch, nur automatisiert in irgendeiner Form? Das war der zweite Teil meiner Frage. Vielen Dank und macht weiter so. Tschüss aus Frankfurt. Ja, Gruß nach Frankfurt zurück. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil an. Darf man dann sowas am besten so ohne Gewinnabsicht, nur für den Spaß? Und was darf man da? Was sagt der Autor dazu an der Stelle? Weiß ich nicht. Also die Praxis ist, dass man sagt, okay, wenn du das nachbauen willst, baue es halt mal nach und verteil's nicht. So rein rechtlich ist es aber wahrscheinlich so auch schon eine Grauzone. Ja. Also ich glaube, der Punkt ist, was du allein unter der Decke zu Hause für dich programmierst, interessiert halt auch niemanden. Genau. Problematisch wird's im Prinzip, wenn halt dann irgendwie du es weitergibst, auf was für eine Art und Weise auch immer. Genau, also weitergeben ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen, außer man holt sich da eine Erlaubnis. Ja, und was man zu Hause macht, wie gesagt, ja, wer soll da was dagegen haben? Ja, aber es hilft leider nicht auch, wenn das ohne Gewinnabsicht und zum Spaß passiert und Open Source ist, da ist man trotzdem dann nicht vor Konsequenzen gefeit. Wir können da ein Lied von singen. Ja, genau. Also das irgendwie verteilen, dann bist du halt hast du ein Problem an der Stelle, wenn da jemand entsprechend Rechte dran hat. Ja, genau. Aber so für dich in den eigenen vier Wänden mit Freunden spielen, dann auch da ist auch wirklich nichts dagegen einzuwenden. Zum zweiten Teil KI programmieren an der Stelle. ja, ich verstehe den Drang, die KI programmieren zu wollen, aber für die KI brauchst du eigentlich immer erst das funktionierende Spiel. Also das ist eigentlich immer erst, du hast die Spielmechanik, die du abgebildet hast in irgendwelche Datenstrukturen und Programmteile, die dann irgendwie zumindest mal die Spielregeln abbilden, und dann kannst du eine KI da drumherum machen. Und die KI, so wie es wir machen, ist auf alle Fälle eigentlich so, hat dieselbe Schnittstelle wie jetzt ein menschlicher Spieler an das Zeug, also die weiß nicht mehr. Das ist auch irgendwie ein wichtiges Konzept, dass die nicht einfach irgendwie die Informationen hat, die man jetzt als Spieler nicht hat, und deswegen genauso an das Spiel angebunden wie jetzt ein menschlicher Spieler oder das Interface. Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall so, wie wir das immer machen, und ich glaube auch eine empfehlenswerte Herangehensweise, dass du eben AI komplett abstrahierst von deiner Engine und die nicht irgendwie unten reinfuschen lässt, auch schon aus Gründen der Fairness. Und die einfachste Möglichkeit, AI zu machen, ist wahrscheinlich zu gucken, welche Züge kann der Spieler machen und sich irgendwie zu überlegen, wie möchte ich die gewichten, also welcher Zug ist jetzt der beste in dem Augenblick. Ich denke, damit ist die Frage auch dann hinreichend beantwortet. Jetzt haben wir jetzt schon 1:30 auf der Uhr. Ich glaube, ich spare mir meine Konsumempfehlungen und überlasse Dominik das Feld, sonst dauert das hier ja ewig. Okay, mache ich mal eine Geschichte. Und zwar, es war Weihnachten, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, ich habe gelesen und es hat mich sehr gefreut. Und zwar der aktuelle Roman von Wolf Haas, der da heißt Die Verteidigung der Missionarsstellung. Ich weiß nicht, wer von euch Wolf Haas kennt. Das ist der Autor hinter den ganzen Brenner-Krimis. Silenzium, Komm, süßer Tod, was ist noch der dritte, der verfilmt worden ist? Der Knochenmann. Also die sind mit dem Harder verfilmt worden. Und die Bücher selber finde ich aber eigentlich noch besser als die Verfilmungen, weil die so ein richtig schönes... die haben so was Österreichisches einfach. Man liest ja. So, man hat so das Gefühl, man ist jetzt in einer Kneipe und jemand erzählt einem die Geschichte von diesem, die da gerade abgeht. Und das macht er sehr gut. Und in dem aktuellen Buch geht er davon ein bisschen ab. Also schreibt da andere Dinge, die aber auch wieder so einen ganz eigenen Stil haben, der mir sehr gut gefallen hat, kann ich empfehlen. Macht Spaß. Ja. Und wenn du sagst Österreich, dann meinst du an der Stelle Wiener Schmäh. Muss man ja auch dazu sagen, weil wir haben bestimmt auch viele österreichische Hörer, die sich sonst... Ich dachte, er ist aus Puntigam, der Brenner. Ja, es ist schon sehr viel wienerisch in dieser ganzen Romanreihe. Ich weiß nicht, wie das im Aktuellen ist. Aber ja, im Aktuellen ist es ein bisschen anders gelagert, aber also die Story geht eher um jemanden, der sich verknallt und immer so zu, wenn eine Seuche ausbricht. So, das nächste Mal, wenn er sich verknallt, bitte gleich das Seuchenamt anrufen. Sehr lustig. Sehr, sehr eigener Humor, aber ich mochte ihn sehr gerne. So. Und dann hast du noch was gespielt, was irgendwie auch jetzt gerade so schon fast wieder vorbei ist an Hype, aber definitiv so die letzten 2,5 Tage Hype war. Genau, ich habe das eigentlich angespielt als Bezug darauf, was du vorher picken wolltest. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das eben nicht so over the top ist, aber dann machen wir das mal alleine. Hm. Und zwar ein Spiel, das ungefähr so startet. Zwar, wir sind Radio, du musst beschreiben, was passiert. Ich weiß, aber deshalb zeige ich es ja euch und ihr könnt ja so sagen, was man sieht. Eine invertierte japanische Flagge. Genau, ein weißer großer Punkt und irgendwie Round One. Es sieht sehr, sehr einfach aus vom Stil her. Wenn man auf Round One drückt, startet das Spiel. Es ist also sehr, sehr geometrisch. Also es gibt immer Kreise. Es geht um Zahlen. Man muss auf die Kreise drücken. Hundreds heißt das Game. Und zwar muss man 100 Punkte an diese Kreise verteilen. Wenn man diese Kreise drückt, dann werden die größer. Wenn die größer werden und dann irgendwas anstoßen, während sie größer werden. Also nicht irgendwann später, vorher, nachher, ist total egal. Während du drauf tappst und sie irgendwas anstoßen, dann hast du verloren und musst du das Level nochmal von vorne probieren. Die Kreise können sich bewegen mit der Zeit, also die sind nicht nur statisch, die haben Verbindungen, also ein bisschen Physik geht da ab und du kannst mit mehreren Fingern gleichzeitig da rumvorwerken, also ein richtig echtes, schönes Multitouch-Game, ziemlich einfach, es geht, glaube ich, wirklich im Ganzen in dem ganzen Ding dann nur darum, diese 100 Punkte zu verteilen, aber es kommen immer ein paar Elemente mehr dazu. Mhm. Sehr simpel, sehr eingängig, wird auch nahezu nichts erklärt, außer wenn du halt stirbst kurz. Und ja, funktioniert, ist smooth, hat einen tollen Soundtrack, kostet irgendwie 4 € oder so. Genau, es ist Tier 3, glaube ich, ist es, also $2.99. Genau, macht Spaß, ist schön, hat so, ist es jetzt ein bisschen böse eigentlich, aber ich finde den Stil von der Optik her so wie, sag schon, wie Letterpress, nur in noch ein bisschen runder. Ja, bei Letterpress hat man so ein bisschen das Gefühl, ach, das mit dem Grafiker, den haben wir uns lieber gespart und haben die und haben halt das Beste draus gemacht jetzt und trotzdem auch einen eigenen Stil und so die Animationen hinbekommen. Und hier ist es halt wirklich, also rund, weißt, im Sinne, weißt du, von woran abgerundet. Mich das Design auch erinnert an Mirror's Edge. Ja. Sehr, sehr am Mirror's Edge an der Stelle, aber ohne die ganzen 3D-Geschichten hinten dran. Und an sich auch sehr, sehr Helvetica, also sehr, sehr fontlastig. So. Ja, ja, ja. Sehr reduziert, sehr poliert an der Stelle auch. Sieht sehr hübsch aus und ist ein einfaches Spielkonzept, das bestimmt viel Spaß macht. Jo. Okay. Jo. Und damit hatten wir die erste Folge für dieses Jahr auch erfolgreich absolviert. Wir hatten viel zu sagen, deswegen ist es ein bisschen länger als sonst, aber im Rahmen. Und wir haben uns noch was aufgespart für nächste Woche. Genau, wir haben nächste Woche auch was zu sagen, das ist ja auch was Schönes. Aber bis zur nächsten Woche müssen wir euch dann auch wieder leider alleine lassen und uns verabschieden. Bis dann. Macht es gut. Winke, winke. Baba.